Tantra. Existenz. Der Mensch ist keiner, welcher auf alles Geschehende wohlgeordnet zu reagieren weiß. Eine Bedingung dieses Daseins als Mensch ist derweil die Erhaltung einer inneren Ordnung seiner Person. Ihr streben wir alle zu und würden es doch damit nicht einfach haben.